Rauschen voller Macht. Lang und dunkel war die Nacht. Der Tagesanbruch naht. Mit der Wonderful Frequency Band. Einem weichen Beben. Und Freude im Gesicht. Lang und dunkel war die Nacht. Der Tagesanbruch naht. Mit der Wonderful Frequency Band. In this wonderful frequency band.